Brüsseler Studio. Man konnte sich nicht auf ein gemeinsames Papier bei den Finanzministern einigen. Hinter welchen Forderungen an Griechenland stehen denn alle Finanzminister? Also man ist sich zu 95% immerhin einig geworden und hat unter anderem beschlossen oder vorgeschlagen zu beschließen, als vertrauensbildende Maßnahme, dass in Griechenland einige Verabredungen sofort bzw. bis Mittwoch umgesetzt werden müssten. Darunter die Anpassung des Mehrwertsteuersystems oder auch die Verbreiterung der Steuereinnahmen. Gleichzeitig, wenn das Papier so angenommen würde, würde sich Griechenland verpflichten, weitergehende Maßnahmen umgehend umzusetzen. Da geht es dann um eine Rentenreform, die ambitioniert zu sein hat. Da geht es um die Liberalisierung der Märkte, sowohl für Produkte als auch für Dienstleistungen, Stichwort Fairbetrieb beispielsweise. Es ginge um Arbeitsmarktreformen. Es ginge darum, die Verwaltungskosten deutlich zu senken. Das sind Punkte, wo man sich eigentlich, wenn es denn eine Einigung auf das gesamte Papier gäbe, schon verabredet hätte. Das ist ja eine ganze Menge. Wo ist man sich denn nicht einig? Wo hakt es? Also da stehen dann in dem Papier die berühmten eckigen Klammern, wo man noch nicht weiß, welche Version auftaucht oder ob sie ganz gestrichen werden. Und ein entscheidender Punkt ist beispielsweise Stichwort Privatisierung. Ja, die griechische Regierung würde sich verpflichten, mehr zu privatisieren. Aber soll sie das tun und nur von einem unabhängigen Organ sozusagen dabei beobachtet werden, die schaut, dass die Preise auch stimmen und dass das alles mit rechten Dingen zugeht? Oder sollten die Erlöse aus der Privatisierung in einen Fonds gehen? Der würde zwar von den griechischen Autoritäten gemanagt, aber die berühmten drei Institutionen würden drauf schauen. Ein anderer Knackpunkt: sollen Gesetze, die die Tsipras-Regierung gemacht hat, unter Zurückdrehung dessen, was die Vorgängerregierung, um den Institutionen zu entsprechen, schon getan hat, ihrerseits jetzt erneut zurückdrehen müssen? Auch um diesen Punkt steht noch eine Klammer. Frau Riedel, es gibt jetzt Einzelgespräche, wo ausgelotet wird, wie weit die Einzelnen zuzugeben bereit sind. Ist da abzusehen, wie lange sich das heute Abend hinzieht? Nein, das ist im Moment nicht abzusehen. Aus den Klammern kann man immer nicht sehen, wer da eigentlich von welcher Seite dagegen ist. Und es gibt, dieses Papier wird von zwei Seiten angegangen, denjenigen Griechenland vor allen Dingen, denen es zu weit geht und den anderen, denen es nicht weit genug geht. Und man versucht da jetzt eine Einigkeit dafür herzustellen. Vielen Dank, Annette Riedel aus unserem Brüsseler Studio war da.